Hallo und herzlich willkommen zum E-Government Podcast. Heute mit einer Spezialausgabe direkt von der Republika 2016. Hashtag RP10, weil es ist die 10. Republika, die stattfindet. Das heißt, vor 9 Jahren gab es die erste Republika und in der Zeit hat sich viel getan. Aber darüber möchte ich gar nicht sprechen. Ich möchte ganz kurz über meine Erlebnisse sprechen auf der Republika. Beziehungsweise, ich habe auf der Republika sehr viele Interviews geführt. 5 von den Interviews habe ich jetzt hier mit im Podcast reingeschnitten. Lasst euch inspirieren, hört es euch an. Viel Spaß dabei. Ich bin hier an einem sehr bunten Stand und an diesem bunten Stand habe ich mich die letzten Tage auch oft aufgehalten, weil hier sehr viele nette Menschen rumsitzen, unter anderem Claudia. Claudia, was ist denn das für ein Stand hier? Ja, erstmal hallo. Das hier ist das Sendezentrum und tatsächlich liegst du mit dem Bund gar nicht so falsch, denn dieses kleine farbenfrohe Ensichen in dem restlichen Republika-Design, was ja doch eher so schwarz-silber spiegelnd ist, fällt schon ziemlich auf. Und das Sendezentrum ist ein Andockpunkt für Podcasterinnen und Podcaster und auch Hörerinnen und Hörer. Hier haben wir so ein kleines Hub geschaffen, wo jetzt zum Beispiel gerade die Podcast-Paten an den Start gehen, die also Interessierten den Weg ins Podcasting erleichtern, wo man auch für verschiedene Podcast-Formate oder zum Beispiel Wissenschaftskommunikation hat hier stattgefunden, ein kleines Treffen einfach veranstalten kann, wo man sich auch selber hinsetzen und aufzeichnen kann und senden kann mit bis zu 8 Leuten, wenn man das gerne möchte und einfach gemütlich hier seine Zeit verbringen kann und Gleichgesinnte findet. Seid ihr jedes Jahr auf der Republika? Nein. Wir haben vor 3 Jahren angefangen, tatsächlich auf der Republika oder 4 Jahren jetzt mittlerweile schon. Und Republika 13 war das genau. Und haben dann das erste Sendezentrum überhaupt veranstaltet. Das war relativ klein in so einem Raum in der 2. Etage. Das war auch ganz kuschelig und gemütlich und das hat sehr gut funktioniert. Da dachten wir, wir gehen mit dem Konzept auch auf den Kongress. Sind da immer größer geworden mit riesiger Bühne und noch einem Podcaster-Tisch dazu. Das hat uns gut gefallen und bei der Republika hat es uns dann nicht mehr ganz so gut gefallen. Das Konzept passt nämlich auch nicht zur Republika. Also hier gibt es sowieso schon 18 Bühnen, die bespielt werden. Es gibt hier unglaublich viel Parallelprogramm und dann hier nochmal eine Bühne aufzubauen, auf der Podcast stattfinden. Also gerade dieses Live-Podcasting dann hier nochmal mit herzubringen, ist ein bisschen schwierig. Und deswegen haben wir das auch letztes Jahr ausfallen lassen und sind dann dieses Jahr einfach mit diesem neuen Konzept des Hubs, des Meetup-Spaces wieder an den Start gegangen und haben halt das Sendezentrum etwas überdacht, denn auch das Sendezentrum als Überorganisation, also gar nicht als dieses Live-Event vor Ort, sondern eben als Dach für so Sachen wie das Sendegate, also das Community-Forum für Podcasterinnen und Podcaster, die Podcast-Patin und eben dann diese Live-Events vor Ort, hat sich ein bisschen verändert und fasst mittlerweile viele Dinge unter diesem Dach eben. Und so haben wir das dann hier auch einfach etwas verändert und genauso als Community-Bereich genommen, wie wir jetzt auch das Sendezentrum sehen. Also ich finde, das Konzept ist euch gelungen. Also ich bin hier jeden Tag sehr gern hingekommen. Es ist wirklich bunt. Man trifft immer Leute, mit denen man quatschen kann. Man kann sich aber auch mal in die Ecke setzen und mal in Ruhe was arbeiten. Also von meiner Stelle vielen Dank und ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Republika auch dabei. Und ja. Ja, schauen wir mal. Also wenn die uns wieder lassen, dann sind wir wieder dabei. Und wieder genauso bunt, denn das ist ja unser neues Design, was wir jetzt hier quasi erstmalig mit vorgestellt haben. Das stimmt. Also vielen Dank, Claudia. Bitteschön. Also ich bin immer noch auf der Republika und wie schon erwähnt, man trifft an jeder Ecke Leute, die man kennt. Hier habe ich getroffen, wen habe ich getroffen? Martin Thiele, Schwedt. Wir hatten schon mal das Vergnügen, du hast mich interviewt zum Thema Politik Hero. Damals, vor einigen Monaten, waren wir noch so in der Testphase und jetzt zur Republika haben wir das hier als Anlass genommen, die erste Beta-Phase öffentlich zu machen und ja, damit rauszugehen. Cool, und du bist nur deswegen hier auf der Republika oder hast du noch was anderes gemacht? Naja, grundsätzlich habe ich das Gefühl, die Republika ist für jeden eine Bereicherung, der irgendwas mit Medien zu tun hat. Und deswegen bin ich hierher gegangen, um mir auch natürlich Vorträge anzugucken, zu schauen, was jetzt so Status Quo ist, worüber man gerade sich unterhält und so weiter. Und natürlich ist es auch meine Mission, so ein bisschen, Politik-Hero auch bekannt zu machen und die alten Gesichter wieder zu sehen und mit Leuten ins Gespräch zu kommen, so wie mit dir zum Beispiel. Also deine Türhänger habe ich überall schon rumliegen sehen. Also ich habe auch Leute gesehen, die sie tatsächlich mitgenommen haben. Sehr gut, sehr gut. Ich hatte ja immer nur das Gefühl, die gehen unter in dem Wust von Flyern. Weil das ist natürlich das Ding. Man muss sich bei der Republika gut überlegen, will man zu dem Zeitpunkt wirklich irgendwas veröffentlichen? Denn man hat natürlich eine hohe Dichte von Leuten, die irgendein cooles Projekt, irgendeine coole Idee einfach veröffentlichen wollen und da eine gewisse Aufmerksamkeit suchen. Ja. Ja, aber da bist du ja hier genau richtig, weil hier ist ja, hier rennt ja alles, was Marketing und Werbung und sonstiges, irgendwas Social Media zu tun hat, ist ja hier. Das stimmt. Ich hatte dieses Jahr das Gefühl, ich musste erst so ein bisschen warm werden, um dann auch den Mut zu fassen, Leute anzuquatschen, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Man hat ja das Gefühl, wie gesagt, auf der Republika, ihr sagt ja immer so schön, Klassentreffen, irgendwie kennen sich alle. Aber dieses Jahr hat es für mich irgendwie so ein bisschen gebraucht, bis der Funken übergesprungen ist, dass ich einfach dann so mit auch Leuten ins Gespräch gekommen bin, die ich noch nicht kannte, beziehungsweise nur von Twitter kannte oder so. Ja, ja, schön, dass du das sagst. Mir geht's ähnlich. Also die letzte Republika war irgendwie so, wow, überwältigend, und ich bin irgendwie dieses Jahr etwas, wie sagt man so, underwhelmed. Ja, ehrlich gesagt kann ich das auch teilen. Es tut mir fast leid, das zu sagen, weil ich nur ungern Kritik übe an der Republika, weil mir eigentlich so die Attitüde auch der Macher und die Stimmung grundsätzlich gut gefällt und ich es mögen möchte. Aber mir geht es da wie dir. Ich muss mich erinnern, beim Eröffnungsvortrag, da hieß es von einer der Vortragenden, dass dieses Jahr wohl 50% der Teilnehmer und Teilnehmerinnen zum ersten Mal da sind, und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich das merke. Aber vielleicht bilde ich es mir auch nur ein. Zum ersten Mal beim Klassentreffen ist auch immer so eine schöne Sache, genau. Ja, Schuleinführung, hat sie gesagt. Es ist ja nicht nur Klassentreffen, sondern auch Schuleinführung für diejenigen, die neu dazukommen. Ja, aber du hast recht. Was ich festgestellt habe, ist, es sind wesentlich weniger YouTuber da. Also man sieht kaum noch YouTuber, und es gibt auch keine Vorträge über YouTube. Dafür über Snapchat. Das stimmt. Snapchat für Erwachsene habe ich neulich gesehen. Den werde ich mir noch nachschauen. Und ich muss dir sagen, es ist mir hochgradig peinlich, aber ich möchte es trotzdem sagen, während Sascha Lobo seinen Vortrag hielt, habe ich mir Snapchat runtergeladen und suche jetzt irgendwelche Opfer, denen ich irgendwelche Bilder von mir zuschicken kann. Also ich habe es auch runtergeladen. Ich nutze es seit ungefähr 2 Wochen vor der Republika. Dann habe ich jetzt ein Opfer. Okay, aber ich kann damit noch nichts anfangen. Aber da hast du ja schon die Frage beantwortet, ich eigentlich jedem stellen, oder der hier auf der Republika jeden gestellt wird. Warst du bei Lobo? Ja, natürlich war ich bei Lobo, und an ihm zeigt sich am stärksten das, was du underwhelming genannt hast. Ich muss sagen, auch Lobo, ich kann mich erinnern, vor 2 Jahren bei Into the Wild war ich auf seinen Vortrag und bin mit so einem richtig erhobenen Gefühl rausgegangen, wo ich dachte, ja Leute, Netzaktivismus, wir müssen was machen, wir müssen uns positionieren, wir müssen unsere Lobby stärken und. Tja, und dieses Jahr endete er so ein bisschen mit, wir brauchen neues iTunes, was mir so relativ egal war irgendwie. Und es, also sein Vortrag, auch das sage ich nur ungern, aber hatte ich schon emotional und mitreißend erlebt, einen Lobo-Vortrag. Aber ja, ich war da. Das stimmt, okay. Also du warst bei Lobo, ich war nicht bei Lobo. Ich war parallel auf einer anderen Veranstaltung. Es soll es geben, dass neben Lobo andere Sachen stattgefunden haben? Das mit den Sexbloggern? Nee, aber das hab ich heute schon mehrfach gehört. Das werde ich mir auch nochmal anschauen. Ja. Da war bei mir das Gefühl, Lobo fing damit an und sagte, es läuft ja parallel ein Panel über Sexblogging, wo ich dachte, warum bin ich nicht dort? Hast du zufällig Duke auch gesehen? Nee, den habe ich nicht gesehen. Da hatte ich noch einen anderen Arbeitstermin, dass ich am zweiten Tag, wo Dück gesprochen hat, leider zu spät kam. Das ist natürlich auch immer ein origineller Zeitgenosse. Den werde ich mir auch nachhinein anschauen. Absolut empfehlenswert. Den habe ich mir live angeguckt. Also Pflicht. Ist vielleicht 10 Jahre Republika, ist es damit vielleicht Schluss? Nö. Also, kann ich mir nicht vorstellen. Es wurde ja jetzt auch groß annonciert, dass jetzt im Oktober die erste Republika in Dublin stattfindet. Man hat ja fast das Gefühl, dass es in irgendeiner Art sukzessive immer weiter ausbaut, immer größer wird und möglicherweise vielleicht damit auch kommerzialisierter wird. Es ist ja so, das haben die ja auch selbst thematisiert, die Gründer und Gründerinnen der Republika, dass man natürlich immer gucken muss, je größer man wird, dass es dann trotzdem gelingt, den gewissen Charme und den Flair der Republika beizubehalten. Und bisher habe ich das Gefühl, dass das doch weitgehend gelingt. Und nein, also man sagt ja so schön, im Bullshit-Bingo ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen, sagt man ja in der Regel über Games, aber auch bei der Republika und bei den ganzen Netzthemen, es ist ja inzwischen nichts mehr Randständiges. Es ist ja doch irgendwas, womit sich alle auch im Mainstream auseinandersetzen. Und wenn man auch mal hier rumguckt, ich meine, jetzt sind auch die ganzen Großen da. Ich meine, Spiegel macht die Live-Berichterstattung, so viel ich weiß, ZDF ist da und so weiter. Also die Themen werden immer präsenter und deswegen brisanter, und deswegen werden es auch immer mehr Teilnehmer, und deswegen wird die Republika 10 nicht das Ende der Republika einläuten. Also du hast recht, es sind sehr viele Große dabei. Es ist auch ein Ministerium, das Arbeitsministerium ist da. Und, selbst Günther Oettinger war da. Das stimmt. Und ich warte jetzt mal ab, wann jetzt auch das BMI da ist, weil das BMI und Netz und so, das gehört ja irgendwie zusammen. Mal schauen, ob die im nächsten Jahr auch ihren Stand haben. Ja, man hatte ja das Gefühl, ich meine auch zu Zeiten Piratenpartei und sowas, da wurde das Internet oder alle Netzthemen von so einer jüngeren Generation entdeckt, aber auch, wo wir gerade aufzählen, wer alles da ist, auch die Konrad-Adenauer-Stiftung ist da, aber da könnte ich mich, will jetzt keinen Quatsch reden, die waren auch schon vorher da, glaube ich, also die einige Republikas vorher. Und klar, auch die Politiker müssen hier Präsenz zeigen. Deswegen habe ich auch, um eine Lanze für ihn zu brechen, was mir auch ein bisschen peinlich ist, aber habe ich auch gewissen Respekt vor Oettinger, dass er sich hier einfach denjenigen Leuten stellt, die ja ausgewiesenermaßen große Kritiker von ihm darstellen. Ich meine, kurz davor war der Vortrag von Markus Beckedahl, der ja auch hart ins Gericht ging mit Oettinger. Und dann kommt der Höchstpersönliche her und steht Rede und Antwort. Das ist schon bemerkenswert, möchte ich sagen. Und auch Andrea Nahles, Claudia Roth war auch auf der Liste, die hat dann abgesagt. Ja, wenn jetzt hier Politiker auch mehr und mehr rankommen, das hat schon eine Bedeutung. Ne? Wie fandst du Oettinger? Ja, das war eine Quatschveranstaltung. Also es war eine Quatschveranstaltung. Er hat natürlich auch nicht, also es gab natürlich auch keinen Dialog des Publikums. Da hätte ich mir auch manchmal von denjenigen, die massiv gegen Oettinger twittern, dann nochmal gewünscht, dass man den Mund aufmacht und so ein bisschen den Dialog sucht. Da gab es nur wenige Ausreißer, wo das mal passiert ist. Wie gesagt, ich fand es gut, dass er da was sich gestellt hat. Nichtsdestotrotz waren es oft war so Politikersprech, so viele Plattitüden, hatte ich das Gefühl. Ne? Also ich war bei einem Vortrag von T-Systems, was eine reine Werbeveranstaltung für T-Systems war, aber das haben viele im Publikum aufgenommen und haben T-Systems massiv kritisiert. Also auch so das Thema Kupfer ist Glasfaser, ja. Ist da auch alles thematisiert worden. Ja, ja. Und da interessiert mich mal, wie haben die darauf reagiert? Derjenige war relativ schlecht vorbereitet und der Talk fand auch auf Englisch statt. Er hat auch kein sonderlich gutes Englisch gesprochen, sodass er ziemlich auf dem Schlauch stand. Ja, bei Oettinger war nur so der eine Lacher, das haben ja auch deine Hörer wahrscheinlich auf Twitter gelesen, dass er irgendwann als offenbar in der ersten Reihe jemand den Kopf schüttelte, innehielt und sagt, ja, Sie müssen mir schon zugestehen, dass ich meinen Job richtig mache. So, und da gab es einen gewissen Lacher. Ja, aber so, das war ein bisschen Blabla irgendwie. Also dein Fazit zur Republika? Ja, also prima. Ich war da, ich fand es gut, ich hatte gute Gespräche, ich habe gute Talks gesehen und selbst wenn Lobo jetzt nicht überwältigend war, aber jetzt beispielsweise auch, ich war in der Veranstaltung drin, wo Edward Snowden zugeschaltet war, das war ein sehr, sehr spannender Talk auch. Dann hatte ich noch zwei, drei interessante Sachen zum Thema Blockchain und Bitcoin gesehen. Und insgesamt, klar, ich möchte die Republika nicht verpassen, diesmal nicht und auch das nächste Mal nicht. Ich war gerne hier. Für mich persönlich natürlich, was jetzt mein aktuelles Produkt Politik Hero angeht, da war es so ein bisschen mein Ziel, es so ein bisschen ins Gespräch zu bringen. Das hätte mir möglicherweise noch besser gelingen können, aber ich hoffe, dass die Nachwehen und auch die Pressemitteilung, die ich da rausgeschickt habe, vielleicht dann noch Früchte trägt und dann vielleicht auch der ein oder andere Journalist oder Podcaster noch einen Beitrag dazu bringt. So, weil diese Plattform wiederum, die steht und fällt natürlich mit einer gewissen Aufmerksamkeit und Nutzerzahlen und ja, da hoffe ich, dass ich da was ankurbeln konnte, dass es dann auch für mich rückblickend betrachtet als Erfolg zu bewerten ist. Du solltest vielleicht Oettinger mit aufnehmen. Naja, die Frage, die immer wieder kommt bezüglich der Plattform ist, naja, wonach ist denn hier die Auswahl der Politiker getroffen und warum ist nicht diese oder jene Person drauf? Oettinger als EU-Parlamentarier steht derzeit noch nicht zur Debatte, weil wir EU erstmal noch ausklammern. Was jetzt nach und nach wirklich als Frage aufkommt, ist, inwieweit sollten wir mit der AfD verfahren, insbesondere Kandidaten wie Frau Petri und so weiter. Da haben wir bisher gesagt, okay, wir haben bisher nur Regierung und Opposition oder Politiker von Regierung und Opposition drin, aber da jetzt AfD auch, soweit ich weiß, in 8 Landesparlamenten ist, haben sie ja auch schon eine gewisse Relevanz und könnten damit auch auf dieser Plattform repräsentiert sein. Da diskutieren wir intern noch, ob und wann und wie wir das machen wollen. Ne? Aber ich nehme an, mittelfristig wird auch der ein oder andere AfD-Politiker da zur Bewertung stehen. Okay, Ich bedanke mich. Ich bedanke mich. Wünsche dir noch einen schönen Resttag. Du bist wahrscheinlich heute Abend bei der Party dabei, oder? Die letzten zwei Abende habe ich immer ein bisschen klein beigegeben. Dieses Mal, also heute am letzten Tag, bin ich auf jeden Fall bei der Party noch mit dabei. Klar. Gut, ich bin nicht so ein Party-People, also ich werde dann später abgehen. Aber ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Viel Spaß bei der Party. Auf ein Getränk aber noch. Ah, selbstverständlich auf ein Bier. Okay. Also, ciao. Danke. Bis dann. So, und ich habe wieder jemanden hier sitzen. Wer bist du? Hallo, ich bin Jana. Ich bin eigentlich Foodbloggerin und wollte schon immer mal gern zur Republika gehen. Und dieses Jahr habe ich es endlich mal geschafft, da wirklich herzufliegen und in echt dabei zu sein. Das ist deine, also sozusagen deine erste Republika. Wo kommst du her? Ich bin eigentlich aus Niederbayern. Momentan wohne ich aber in Wien. Und Wien hat Gott sei Dank einen Flughafen, deswegen habe ich auch da schnell herfliegen können. Was hast du denn so angeschaut auf der Republika? Also mein Highlight heute, neben den Podcast-Partnerinnen, wo wir beide ja gerade noch sitzen, waren zum Beispiel Lori Penny. Also die lese ich ja schon gern, aber so in Person ist nur wirklich viel besser. Gestern habe ich Ellen Nördinger und ihr Vortrag zu Sexy or Sexist Ads on the Facepalm Beach wirklich ziemlich lustig gefunden. Ja, den werde ich mir noch auf YouTube anschauen. Ich habe ihn gerade schon in die Watchlist reingenommen. Deine erste Republika, wie ist der Eindruck? Informations-Overkill, also wirklich. Es gibt so viel zu sehen, so viele Vorträge gleichzeitig und auch da, wo wir gerade sitzen, in der Eingangshalle, Makerspace und alles Mögliche. Ich habe halt auch schon mal ein Porträt gestrickt mit irgendeinem Strickautomaten. Also man kann viele verschiedene Sachen machen. Kann ich sagen, ist ein Anfängerfehler. Ich hatte letztes Jahr auch meine erste Republika, mir ging es genauso. In diesem Jahr sind bei mir die Talks ein bisschen zu kurz gekommen, aber man kann sie ja zum Glück nachschauen. Welche wirst du dir noch nachschauen? Also ich war nicht bei Lobo und ich glaube, den muss man doch fast zeigen, also den werde ich anschauen. Und sonst wahrscheinlich sowieso nur die Hälfte aller Talks. Gunter Dück kann ich noch empfehlen, den sollst du dir auf jeden Fall anschauen, wenn du ihn schon gesehen hast. Nein, habe ich nicht, so viel war ich noch nicht da. Also wirklich ein sehr interessanter Vortrag über Cargo-Kulte und sehr witzig. Gunter Dück ist generell, auch sein Blog kann man sich gerne mal anschauen und seine Bücher lesen, hervorragend. Okay. Wie geht's bei dir heute weiter? Ich glaube, ich mache jetzt erstmal Pause, ich sitze mal im Hof und dann schauen wir ins Programm. Okay, dann vielen Dank. Ich wünsche dir dann noch einen schönen Resttag und eine gute Heimreise. Danke, ebenfalls. Hier laufen einem ja ständig Leute über den Weg, die man kennt. So ist mir auch Maxi über den Weg gelaufen. Und Maxi kennt der eine oder andere Hörer von unserer Berichterstattung von den Open Data Day Hackathon in München. Maxi, was gibt's denn Neues bei dir? Du hast mich quasi angesprungen, gesagt, es ist größer geworden, es ist gewachsen. Was ist denn los? Hi. Ja, das Projekt vom Open Data Day, die Auswertung der Behördenwebsites, ist ein bisschen größer geworden. Es hat jetzt einen Namen, es heißt wunderbar https.jetzt. Also genau auch die Domain ist https.jetzt. Ja, und mittlerweile sind es nicht nur Behörden, es sind auch Kommunen dazu gekommen und es sind mehr Behörden geworden und es sind mehr Kommunen geworden. Ja, genau zum Hintergrund, bei den Behörden haben wir halt eben... Vielleicht mal ganz kurz, was macht denn https.jetzt? Also es gibt Hörer, die mögen ja vielleicht nicht die letzte Folge gehört haben. Vielleicht erklärst du mal ganz kurz, was http.jetzt macht. Genau, wir haben letztendlich Domains von Behörden gesammelt und versuchen herauszufinden, wie viele davon können eigentlich HTTPS, also zu wie vielen ist eine sichere, verschlüsselte Verbindung möglich und zu wie vielen geht das eigentlich nicht. Und das will man eigentlich haben, spätestens dann, wenn man halt irgendein Formular oder ein Kontaktformular oder eigentlich will man es immer haben, Kontakt halt zu so einer Seite aufnimmt, dann möchte man auch haben, dass die Daten, die ich hinschicke, nicht verändert werden und aber auch, dass die Daten, die von der Seite zu mir kommen, dass auch die nicht verändert werden. Das heißt, du guckst, ob die Behörden-Webseiten und die Kommunal-Webseiten sicher sind und nicht manipulierbar? Genau. Okay, und wie ist jetzt dein Projekt weiterentwickelt? Also, du hast ja ein bisschen was getan. Ich sehe auch, die Zahlen sind größer geworden auf der Seite. Die Seite, es sieht immer noch genauso schlicht und wirklich gut aus. Also, sieht sehr modern aus, nur dass jetzt tatsächlich ein Name darüber steht. Jetzt erzähl mal. Ja, größer geworden ist es ein bisschen bei den Behörden. Wir haben ja, versucht mit Informationsfreiheitsanfragen da Domains rauszuholen. Das ging irgendwie viermal gut und dann halt nicht mehr, weil das BSI meint, das geht nicht wegen innerer Sicherheit. Daraufhin haben wir uns dann auf die Kommunen gestürzt. Die Kommunen, da haben wir jetzt Daten aus der Wikipedia bzw. aus Wikidata und haben jetzt da halt schon mal einen ersten Lauf, ersten Auswertelauf drüber gemacht und aktuell jetzt halt 5600 Kommunen mit Webseite, von denen nur 9% tatsächlich HTTPS können. Okay, 9% ist ja jetzt nicht wirklich viel. Also ich glaube, da muss noch ein bisschen was getan werden. Aber ich sehe auch, die Behörden sind auch nicht so gut mit 14%. Also da sollte man doch annehmen, dass zum Beispiel in Bayern das Bayern-Zert sich das auch mal anschaut. Auf alle Fälle. Also genau die ganzen, das ist ja eigentlich das Interessante. Wir haben sehr, sehr viele teilweise so Zerts, also Leute, die sich um die Sicherheit kümmern. Teilweise haben wir aber auch so Trust-Center und so Dinge, die als Verwaltung oder als Behörde Zertifikate ausstellen können. Das heißt, als Kommune habe ich tatsächlich die Möglichkeit, innerhalb meines ganzen Government-Ecke zu einem Trust-Center hinzugehen und zu sagen, gebt mir doch ein Zertifikat. Also diese Möglichkeit gibt es. Diese Möglichkeit ist wahrscheinlich nicht mal teuer und trotzdem tun sie es nicht. Und trotzdem haben wir hier nur 487 von aktuell 5605, die überhaupt HTTPS einsetzen. Verlinkt ihr eigentlich auch die ganzen, oder habt ihr auch die Links irgendwie auf eurer Seite, was ihr euch da crawlt? Also, dass man sich das auch mal anschauen kann? Genau, also wenn man halt tiefer reingeht, hier auf Ergebnisse anzeigen, dann lädt das Ganze ein bisschen. Und dann sieht man tatsächlich auch die einzelnen Domains der Kommunen, ob sie halt HTTPS bieten, ob sie es erzwingen und ob sie es auch noch richtig machen würden. Und da kann man sich dann tatsächlich auch sämtliche Domains angucken. Finde ich ein sehr gutes Projekt und ich glaube, das sollte man mal so ein bisschen bekannter machen, vor allen Dingen auch bei den ganzen Zerts. Es ist ja nicht auch, ist zum Beispiel auch ein Geschäftsmodell von denen, dass sie Zertifikate verkaufen an die Kommunen. Auf alle Fälle. Interessanterweise ist ja durch die Informationsfreiheitsanfragen an die Behörden, die wir gestellt haben, und durch die Ablehnung vom BSI, die jetzt wegen innerer Sicherheit kommt, stellt sich das BSI halt auf eine Ebene und sagt, ja, da sind wir ja für zuständig, wir kümmern uns ja drum. Innerhalb der letzten paar Scans, die ich gemacht habe, das sind jetzt irgendwie so über 3 Monate, ist halt einfach nichts passiert. Also da kümmert sich offensichtlich irgendwie keiner drum, dass die Dinger mal mehr HTTPS können. Vielleicht wäre es sinnvoll, wenn ihr noch eine Tendenzanzeige mit reinbaut, wie sich das in den letzten 24 Stunden, in den letzten Monat, in den letzten halben Jahr verändert hat. Das ist auf alle Fälle eine gute Idee. Die Daten haben wir jetzt tatsächlich schon im Hintergrund. Also die Seite ist Open Source, flaggt bei GitHub. Damit habe ich auch die Unterschiede letztmonatiger Scan zu diesmonatigen Scan halt einfach bei GitHub rumliegen, kann mir die angucken und damit könnte ich das auch relativ flott einbauen. Ja, sehr cool. Ja, vielen Dank. Gerne. Und ich wünsche dir weiter viel Spaß, viel Erfolg und unsere Hörer werden ab sofort auch ihre Kommunen-Webseiten sich genau anschauen, ob da ein Schlüssel davor ist. Danke und schönen Tag noch. So, ich bin jetzt hier am Stand von der DB vorbeigelaufen. Wer bist du? Hi, mein Name ist Alexej Walikow, ich bin von der Bahn, ein technischer Architekt und jetzt mit der Mannschaft von der Deutschen Bahn auf Republika. Was macht die Bahn auf der Republika? Ich würde mal so sagen, es wäre schade, wenn wir nicht dabei wären. Bei der Bahn hat im letzten Jahr oder vielleicht ein bisschen mehr als Jahr sehr viel getan. Wir haben sehr viele neue Innovationsthemen und Innovationsfelder und eigentlich wollten wir das auch abtasten. Wie würde das sowas auf Republika aussehen? Kommen wir hier gut an? Sind unsere Informationsthemen hier gefragt? Sind wir überhaupt im Format? Das ist für uns auch eine neue Erfahrung irgendwo. Ich sehe, ihr habt hier überall irgendwas mit Open Data und Hackathons stehen. Was macht denn die Bahn da? Wunderbare Frage, vielen Dank. Das ist genau mein Thema, Open Data. Wir machen seit circa einem Jahr haben wir angefangen, die Hackathons zu machen und haben bemerkt, dass wir eigentlich von der Zusammenarbeit mit der Community ganz, ganz viel profitieren. Wir kommen neue Ideen, da kommen Querdenker zu uns und wir haben wirklich wunderbare Menschen, die sehr viel Bahnkenntnis haben und gar nicht von der Bahn sind. Und dabei haben wir auch bemerkt, dass wenn wir das weitertreiben wollen, diese Zusammenarbeit, dann müssen wir das nicht einseitig machen, dass die Menschen nur für uns was machen, sondern wir sollen auch für Menschen was machen. Wir sollen die Datenschätze, die wir haben, auch ein bisschen öffnen und gucken, was daran noch sonst entstehen kann. Und das war, so sind wir eigentlich zu Open Data gekommen. Eher aus dem Zwang oder aus einer Hoffnung, dass wenn wir das öffnen, dass wir mehr Innovation von draußen bekommen. Irgendwo diesen Innovationsgen von draußen zu uns holen. Das heißt, ihr habt begonnen, Hacker einzuladen, um mit euren Daten für euch was zu machen und seid draufgekommen, Mensch, die machen das so gut, vielleicht können wir das ein oder andere auch noch für die Community verwenden lassen? Ja, ungefähr so war das. Wir haben angefangen mit einem Hackathon, mit einem geschlossenen dann erstmal. Wir wollten zuerst ausprobieren, wie ist das eigentlich? Also wenn wir diese Daten prinzipiell bereitstellen würden, klappt das überhaupt? Werden die Menschen damit was machen? Kommt da was Interessantes raus? Oder ist er dann für den Katz und da kommt ja nichts? Und wir haben auf dem ersten Hackathon sofort gemerkt, dass da kommen sehr, sehr wertvolle Anwendungen, die tatsächlich die Probleme für die Menschen lösen. Ich habe hier in meiner Session erzählt über eine App, wo Reiseauskunft zusammen mit Verspätungsinformationen gemischt wurden, sodass ein Reisender informiert wird, dass möglicherweise klappt statistisch gesehen sein Umstieg in Mannheim nicht und er muss da stranden. Und stattdessen wird er irgendwie wenn er eine Verbindung über Frankfurt nimmt, dann klappt statistisch gesehen 100% der Fälle. Das ist ein echtes Problem. Und das haben die Leute auf dem Hackathon gelöst. Und davon können wir alle profitieren. Ich meine jetzt nicht nur Bahn, sondern auch wir alle Reisende zusammen. Das ist eine Art von Anwendungen, die daraus kommen. Das haben wir gemerkt. Und klar war auch, dass wir noch mehr Öffentlichkeit wagen müssen. Wir sollen tatsächlich noch mehr geben, weil erst dann kommt auch mehr zurück, kommen mehr Anwendungen von den Leuten zurück zu uns. Habt ihr da keine Angst um Datenschutz oder Ähnlichem? Weil Unternehmen sind ja die Daten das Wertvollste, was sie haben momentan. Das ist, also Angst hat man natürlich. Und diese Schritte, die wir gemacht haben, die waren auch an vielen Stellen mit dem Mut verbunden. Aber es ist so, wir erleben Kulturwandel in der letzten Zeit. Und eine Bahn eigentlich diesen Image von einem konservativen Unternehmen, der irgendwie so aus staatlichen Bereichen kommt und so weiter und so fort. Eigentlich, wenn wir an diesem Image, an diesem Konservatismus weiterhin halten, werden wir einfach sehr bald nicht mehr konkurrierfähig. Ja, weil also es kommen Rivalen, Oberblablacar und so weiter und so fort. Und denn interessiert er nicht. Unser Konservatismus ist für die gut. Deswegen mussten wir da auch neue Schritte wagen. Und auch wenn wir irgendwo Angst haben und wenn es auch nicht immer leicht ist, unser interne Stakeholders zu überzeugen, trotzdem denken wir, dass das ein richtiger Weg ist. Nur müssen wir nur einfach schrittweise gehen. Hast du noch ein paar Beispiele für mich, wie, ich sage jetzt mal, der normale Bürger, es ist nicht der Hacker, der sich mit den Daten beschäftigt, was der schon für eine Anwendung nutzen kann, die vielleicht sogar schon auf db.de ist? Also eine Anwendung, was sehr bald in Stores kommt, ist der Aufzugswächter. Das ist auch im Rahmen von einem Hackathon entstanden. Die Geschichte war so, dass DB Station und Service, die haben im Rahmen von einem Digitalisierungsprojekt und Anlagenmodernisierungsprojekt deren Aufzüge, also die auf der Haltstation fahren, mit speziellen Geräten ausgestattet, die Funktionsfähigkeit des Aufzugs prüfen können. Also im Grunde genommen, der sagt, an einen zentralen Server meldet er, ob der Aufzug geht oder nicht. Ja? Und Station und Service hat das erstmal für interne Zwecke gemacht, aber dann haben sie wieder mal so in Open Data Gedanken diesen Schritt gewagt und haben gesagt, was passiert eigentlich, wenn wir diesen Open API, wenn wir diese Daten als Open API bereitstellen würden, dass man abfragen kann, ob der Aufzug geht oder nicht? Was würde dann passieren? Was würden die Leute damit machen? Und eine der Anwendungen, die daraus gekommen ist, ist der Aufzugswächter. Das ist eine App, wo man die bestimmten Aufzüge abonnieren kann. Und dann erhält man auf dem Handy eine Push-Nachricht, also so eine Art, also nicht SMS, aber diesen Push-Ding, ob diesen Aufzug geht oder nicht. Und ganz klare Zielgruppe sind mobilitätseingeschränkte Fahrgäste oder Familien mit kleinen Kindern. Also für einen Rollstuhlfahrer zum Beispiel, der ist angewiesen auf den Aufzug. Und wenn der Aufzug nicht geht und dieser Reisende davon vorab erfährt, dann vielleicht entweder bleibt er zu Hause oder nimmt eine andere Route. Aber der ist nicht geärgert, wenn er rauskommt auf eine Station und muss einfach nur zurückfahren. Ja? Das ist ein echtes Problem. Und ehrlich gesagt, und das haben die Kollegen mir intern auch mehrmals bestätigt, auf so eine App würde Bahn nicht gekommen, weil das ist vielleicht mal irgendwo auch eine Zielgruppe nicht groß genug. Ja? Und vielleicht verwendet man das irgendwie anders, die Mittel. Aber die Hackers sind darauf gekommen und die haben dafür eine App gemacht. Und diese App wird von DB jetzt auch weiter professionell entwickelt und kommt in den nächsten Wochen in Stores. Also die ersten Prototypen, da habe ich schon gesehen. Das klingt ja sehr gut. Das klingt für mich so, als ob der Open-Data-Gedanke so langsam, aber sicher durch die einzelnen Abteilungen der DB durchsickert und auch dort gelebt wird. Sehe ich das richtig? Das wäre gut, wenn das flächendeckend überall so wäre. Man muss ja so sehen, eine Bahn ist, für da draußen ist die Bahn so irgendwie eine Entity. Aber wir sind intern, sind wir ein Konzern und wir sind in sehr, sehr vielen einzelnen Gesellschaften, Firmen und so weiter organisiert. Da sind sehr, sehr viele Stakeholder und die haben alle eine eigene Agenda und auch eigene Policies und auch eigene Daten. Wir leisten intern, also DB Open Data Team, zu dem ich mir auch zähle, wir leisten intern ein Wahnsinns Überzeugungsarbeit. Diese Leute einfach auch klären, dass sowas geschieht, dass Open Data nicht gefährlich ist und dass da tolle Sachen kommen können. An vielen Bereichen sind wir schon sehr weit. Zum Beispiel DB Netz ist schon voll drauf und wir haben mittlerweile von DB Netz sehr wertvolle Datensätze, wie zum Beispiel Streckennetz, die vollständige Geometrien von DB-Strecken, wo die Züge fahren. Das sind sehr wertvolle Daten, die man auf eine Karte zeigen kann. Das war lange auch geheim. Aber das ist noch nicht überall so. Wir nutzen die Hackathons und die Apps, auch so eine Art von, wie die ich erwähnt habe, wir nutzen die quasi als einen Hebel, um diese Open-Data-Spalte noch breiter zu machen. Wir zeigen, dass mit den Daten passiert nur was Gutes und da kommen tolle neue Ergebnisse, tolle neue Apps. Und wenn man einfach mehr Offenheit wagt, dann kann man noch mehr davon bekommen. Das ist unsere Strecke, die wir fahren oder ja, wo wir gehen. Schrittweise, langsam, aber sicher. Und unsere ultimative Hoffnung irgendwann mal, dass wir diese Open Data Revolution, die wir momentan bei der Bahn erleben, dass die irgendwann mal wirklich mal ein ganz toller Erfolg wird und wirklich mal zu Sieg kommt. Und wir eher nicht von Genehmigungen von Open Data reden werden, sondern umgekehrt um Ausnahmen, wann dürfen wir das gewisse Datensätze nicht als Open Data veröffentlichen. Weil da möchten wir hin. Ich meine, wir mit Open Data Team von der DB, wir möchten einen Stand erreichen, wo wir eher gewisse Regeln haben, wann gewisse Dinge zum Beispiel nicht Open Data sein sollen, weil das muss auch sein, so personenbezogene Daten und so weiter und so fort, also sicherheitsrelevanten Daten, die dürfen wir nicht freigeben. Dafür sollen wir Regeln geben, aber alles, was nicht unter diese Regeln fällt, sollte offen sein, daran glaube ich. Das heißt, ihr überzeugt durch Erfolg und jetzt noch eine kurze Frage, wo findet man die Daten, wo findet man eine Übersicht, was damit alles schon passiert ist? Sicherlich im Internet irgendwo, oder? Ja, im Internet irgendwo, genau. Also, die Daten sind auf unserem Open Data Portal, der seit November online ist. Die Adresse ist data.deutschebahn.com. Da findet man die Datensätze, die bereits schon vorhanden sind. Die Datensätze sind alle unter freien Lizenzen, also Creative Commons 4.0 BY. Und wir haben da auch eine Reihe von APIs, zum Beispiel eine Fahrplan-API, wo die Sollfahrpläne abgefragt werden können von Fernverkehr. Und auf diese Daten kann im Prinzip jeder ohne jegliche Registrierung zugreifen. Eine einzelne Ausnahme ist bei Fahrplan-API, muss man erstmal eine Mail schreiben und einen Schlüssel bekommen. Aber das ist auch kein Problem, das bekommt jeder. Zu den Ergebnissen, leider muss ich sagen, wir haben in Hackathons das nie so richtig gesammelt. Ja, das ist ein Fehler, den wir in Zukunft versuchen zu vermeiden. Wir bauen momentan auf Hackdash, das ist auch so eine Webseite, wir bauen für Hackdash die Präsenz, wo wir auch die Projekte sammeln, wo die Leute, was mit Open Data gemacht haben, den Projekte zeigen. Aber da hoffen wir auch sehr viel auf Feedback. Leute, wenn ihr irgendwas mit DB-Daten gemacht habt, sagt uns Bescheid, schickt einfach mal eine Mail, einfach mal eine Line, also einen Link oder GitHub-Repo oder was auch immer. Wir freuen uns wahnsinnig darüber, wenn wir erfahren, dass jemand unsere Daten zu was Gutes gemacht hat. Wirklich, gibt uns darüber Bescheid. Ja, dann vielen Dank für das Interview, vielen Dank für den Aufruf. Ich werde den natürlich weitergeben, werde alles anständig verlinken im Podcast. Alexei, schönen Tag noch. Vielen Dank auch. Ja, auf der Republika trifft man nicht nur Leute, die man kennt, sondern man trifft auch jede Menge neue Leute. Wen habe ich denn hier? Heiko Linke. Heiko Linke, was machst du? Heiko Linke. Ja, ich bin selber Softwareentwicklung und Testing im Bereich unterwegs, beruflich, in der Schweiz, bei Banken größtenteils unterwegs, beruflich. Und bin hier, weil ich so diese Netzwerkszene, also jetzt CCC, Netzpolitik, die Podcaster, ja, also so kenne, schon über längere Zeit, so auch als Konsument der Podcasts. Und jetzt halt auch so ein bisschen dazugestoßen bin. Ich bin selber seit 2013 bei meiner ersten Republika gewesen. Letztes Jahr war ich nicht, 2014, 20, ja genau. Und da ging es auch mehr oder weniger um persönliche Kontakte. Also was die Leute mal kennengelernt, letztendlich die ja, ins Internet sprechen in der Richtung. Und so, die man so nur virtuell aus der Twitter-Timeline oder irgendwie aus Blogs erkennt oder so. Okay, hast du dir auch irgendwelche Talks angehört? Ja, weniger eigentlich, weil es meist von Netzwerken ist. Also die Talks, ich habe den von Saskia Sassen gesehen über Migrationsströme, der war ganz interessant. Ich habe heute noch von Pilonen, also von Lars Weiler, den gesehen, über Amateurfunk, weil ich bin selber Amateurfunker. Den habe ich leider verpasst. Ja, halbe Stunde, ja. Dings, genau. Und wusste ich keinen, weil ja, das war echt. Das meiste hole ich auf YouTube. Auf YouTube danach, auf dem Kanal. Ja, ich glaube, auf YouTube habe ich natürlich schon gesehen die Keynote, ja, und den Talk von Eble Morgan, also über das Netz im Allgemeinen, also so State of the Art, ja, der 2012 auch eine sehr starke Keynote hier gehalten hat, ja, über Überwachung und Surveillance. Und, ja. Wie findest du die Stimmung dieses Jahr? Ja, ganz gut. Also es hat mir gefallen. Also diese Konferenz ist wirklich so die beste, fand ich, von allen bis jetzt. Also allgemein, ja, doch. Also viele Leute getroffen, also mehr als es sich eigentlich erwartet hatte am Anfang. Ja. Also aus unterschiedlichen Bereichen, die ich, wie gesagt, im Twitter kenne oder aus der Szene so kenne und so weiter. Und da auch sehr interessante Talks geführt. Ja. Ich habe jetzt von einigen schon gehört, dass sie waren so ein bisschen, das hat nicht so geprickelt dieses Jahr, nicht so heiß. Es sind irgendwie ganz viele Marketer und Werbefuzzis und wie auch immer. Hast du das auch so gefühlt oder? Ja, gegenwärtig. Ja, das mit dem Marketing, das verfolgt mich schon so seit das erste Mal hier war. Also so diese typische, also ich habe es nicht extremer erlebt. Es war halt so wie immer. Ja, also dass es jetzt groß was gerissen hat, glaube ich nicht in der Richtung. Ja, also es ist immer so die Startup-Messe, Netzwerk-Messe und auch kommerzialisiert ist ein bisschen, ja klar, mit dem Ganzen. Also das, so nehme ich das auch wahr. Also, aber ich habe das jetzt nicht überschwendiger genommen, als es jetzt in den letzten Jahren war. Eigentlich gleiche Singsang. Okay. Was wünschst du dir noch von der Republika? Wie soll sie sich entwickeln? Ja, sowieso. Also es gibt ein Problem auf alle Fälle. Das sehe ich immer so mit der Zufriedenheit der Netzgemeinde an sich, mit ihren Themen. Ja, wo sie sagen, okay, warum die herkommen, dann gibt es die Talks, die letztendlich, wo du sagst, okay, Snowden, ja, Überwachung und so weiter. Also die Schwerpunktthemen, die man sich gerne anhört und konsumiert, aber dann spielt keine Rolle oder so. Gerade so. Sowas kommt bei den Leuten, glaube ich, weniger. Also es ist echt mehr hier so neue Medien. Oder die Themen jetzt, Audioplattformen hatten wir vorhin gehabt. Also alles so, oder was weiß ich, Urheberrechtsgeschichten. Also das, was diesen Allerweltsblogger hier so eher interessiert, als so die Großen. Naja, was soll ich sagen? Ich meine, das hat sich so entwickelt in der Richtung, das wird sich wahrscheinlich in dieser Szene weiter bewegen. Also es wird jetzt nicht der Kongress, ja, also irgendwie eine ganz andere Linie geht, ja. Ja, gut, der Kongress ist ja eine ganz andere Zielgruppe. Also. Auch eine ganz andere Zielgruppe, ja, es kommt darauf auch. Also wie gesagt, das ist so, klar, es ist die größte Veranstaltung in der Form, die ich jetzt kenne, so Europa, ja, also überhaupt. Ja, demnächst in Dublin. In Dublin, ach so, gibt's, ja, stimmt. Ja, bei der Eröffnungsveranstaltung. Ja, genau, ja, hat er gesagt, genau. Das wird praktisch noch, ja. Aber wie gesagt, das wird wahrscheinlich vom Level so bleiben, glaube ich. Also immer so ein Mix bleiben aus den aktuellen Problemen, die letztendlich dann halt, was weiß ich, die ganze Blogger und die ganze Netzmedienschaffenden so bewegt. Und halt Talks dazu in dem Bereich. Was wie gesagt, was ich nicht schlecht gut fand, also dieser ziemlich viele Talks angeboten wurden, schon fast über viel, ja. Aber gut, ich meine, man hat halt die Möglichkeiten, sich das alles noch nachher anzugucken. Ja, ich habe das Problem, dass die wirklich interessanten, also der ist ein Talk gekommen über Cyberstalking. der wird, ist halt nicht aufgezeichnet worden. Also die richtig interessanten Dinge, die wurden so, nicht aufgezeichnet. Okay, na das ist natürlich, klar, das ist natürlich wieder ein Problem, wo ich sagen würde, okay, da wäre es mehr angebracht, auch dann und wann mal was mehr aufzuzeichnen, als also wenn es um die Talks geht, ja. Ja, aber da kriegt man, glaube ich, durch die Community kriegt man da wenigstens ja, die Folien. Okay, die Infos und so weiter, die, ja, was dazu gehört, das stimmt. Also die wichtigen Themen halt, ja. Das stimmt. Also Republika 2017 wieder mit dir? Ja, also wie gesagt, wenn jetzt, sagen wir so, zeitlich alles gut läuft im Plan und das nicht so irgendwie, wenn ich nicht irgendwie verhindert bin mit anderen Sachen, würde ich sie wieder anpeilen. Also es sind immer die zwei großen Denkmale, dass ich habe bei der Kongress im Jahr, am Ende des Jahres, im CCC und halt hier die Republika. Weil es halt immer die größten Veranstaltungen sind, ja. Und es gibt im Jahr nur noch viele kleine, ja, das sind halt so die wichtigsten. Ja, okay, vielen Dank. Okay. Wir hören wieder voneinander? Ja, genau. Machen wir. Also, vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Ja, vielen Dank an Claudia, Martin, Jana, Maxi, Alexei und Heikao für die interessanten Einblicke in die Republika. Ich habe die Republika so erlebt, dass sie riesig ist. Sie ist gewachsen und gewachsen und gewachsen. Und inzwischen, was habe ich heute gelesen? 7.000 oder 8.000 Besucher, obwohl ich sagen muss, man hat es gar nicht so gemerkt. Die Republika hat eine riesengroße Fläche und die Leute haben sich sehr, sehr gut verteilt auf dieser großen Fläche. Und es gab irgendwie 700 Speaker und jede Menge Vorträge. Und die Vorträge waren so mannigfaltig und so viele auch, dass man gar nicht alle anschauen und anhören konnte. Zum Glück wurden die wichtigsten Vorträge aufgezeichnet und können man auf YouTube nachschauen. Ich habe es schon verlinkt. Und ja, was soll ich sagen? Die Republika ist tatsächlich ein Klassentreffen. Die Republika ist eigentlich ein Muss für alle, die sich irgendwie mit dem Netz beschäftigen. Also alle, die irgendwie im Internet publizieren oder Dienstleistungen anbieten, die sollten sich auf der Republika tummeln und sich das anschauen. Man hat den Eindruck, das ist auch so. Trotzdem muss ich sagen, aus Sicht der öffentlichen Verwaltung fehlt hier noch einiges. Es sind ganz viele Open Data Aktivisten vor Ort, die auch tolle Vorträge gehalten haben. Es sind tolle Projekte im Bereich Open Data vorgestellt worden, aber der Bereich Verwaltung fehlt hier komplett. Also, ich werde nächstes Jahr wieder dabei sein, wenn es geht. Und ich freue mich drauf. Und ich hoffe, euch hat diese kleine Zusammenfassung auch gefallen. Schreibt mir einfach Kommentare, E-Mails, Sonstiges. Ich würde mich freuen. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann hinterlasst doch einen Kommentar auf unserer Website oder in einem der Podcast-Verzeichnisse. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, uns einen Audiokommentar zu schicken. Ruft dazu unseren Anrufbeantworter unter 08142 46 29 889 an.